SWR 2 Forum. Heute zum Thema: Wenn die Zeitung stirbt, ersetzt das Internet die Druckerpresse. Am Mikrofon ist Wilm Hüffer. Ein Leben ohne Zeitung, das können sich viele nicht vorstellen. Ohne gedruckte Zeitung, ohne raschelndes Papier am Frühstückstisch, die Berichte aus dem Lokalen, die Familienanzeigen, das Gefühl, in der Gegenwart blättern zu können. Doch die Zeiten für das bedruckte Papier werden schlechter. Erstmals wird in Deutschland eine überregionale Tageszeitung eingestellt, die Financial Times Deutschland. Die renommierte Frankfurter Rundschau ist in Insolvenz. In dieses Jahr fiel auch das Aus für die alte Nürnberger Abendzeitung und die Printausgabe des Stadtmagazins Prinz. Medienwissenschaftler rechnen mit dem Tod vieler kleiner Zeitungen innerhalb der kommenden 10 Jahre. Ist also die gedruckte Zeitung ein vom Aussterben bedrohter Dinosaurier? Verleger suchen nach dem Weg aus der Krise, setzen auf eine enge Verknüpfung von Print mit Online-Angeboten, basteln an neuen Verkaufsmodellen und Strategien. Gibt es für die gedruckte Zeitung jedoch längerfristig noch eine Zukunft? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Horst Röper, Medienforscher und Leiter des Format-Instituts in Dortmund, Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalistenverbands Berlin und Dr. Ulrich Hackmark, Vorstandsvorsitzender der Bremer Tageszeitungen AG, die den Weserkurier herausgibt. Herr Hackmark, ein Frühstück ohne gedruckte Zeitung am Tisch? Sie sind vermutlich der allerletzte, der sich so etwas vorstellen möchte, oder? Ich weiß nicht, ob ich der allerletzte bin. Ich lese die Zeitung in gedruckter Form beim Frühstück und viele Menschen machen das auch. Aber es müssen ja nicht alle so ein Ritual pflegen. Das ist ja heute auch nicht mehr erforderlich, dass man die Zeitung in gedruckter Form hat. Die verkaufte Auflage ist ja seit Ende der 90er Jahre deutlich gesunken bei Zeitschriften und Zeitungen um mehrere Millionen, von etwa 29 auf 23 Millionen verkaufte Exemplare. Welches sind denn dafür die entscheidenden Gründe? Ja, wenn wir das so genau wüssten, man stellt allgemein fest, dass das Mediennutzungsverhalten sich massiv verändert hat in den vergangenen 10 Jahren durch das Aufkommen neuer Medien und neuer Kommunikationstechniken. Die Menschen sind über das Internet mit sozialen Netzwerken, mit E-Mails und so weiter miteinander verbunden und seit ein paar Jahren auch damit mobil. Es gibt im Vergleich zu, sagen wir mal, den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine unüberschaubare Medienlandschaft. Damals gab es Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Rundfunk. Das Fernsehen stand noch ganz in den Kinderschuhen. Dann sind in den 80er Jahren private Sender dazugekommen. Und eigentlich im letzten Jahrzehnt hat sich das Internet dann, ich will mal sagen, pestilenzartig ausgebreitet, womit man alles empfangen kann, was es überhaupt so an Medien gibt. Diese Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Sie steht erst am Anfang. Und Menschen informieren sich ganz anders, unterhalten sich ganz anders, als das eben vor 10, 20 Jahren der Fall war. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe. Herr Röper, Herr Dr. Hackmark hat gerade so das Internet als Pestilenz beschrieben. Kennzeichnet das auch so ein bisschen die Ausbreitung nur. Die Ausbreitung. Kennzeichnet das auch so ein bisschen sozusagen das Lebensgefühl der deutschen Verlegerschaft, dass man nicht so recht weiß, wie jetzt umgehen mit dieser neuen Form von Mediennutzung? Ja, ich denke, Letzteres trifft zu. Wir haben ja anfangs den Versuch gesehen, praktisch alle Zeitungsverlage und inzwischen sind auch alle Zeitungsverlage im Netz mit ihren eigenen Angeboten. Also dabei sein ist alles nach dem Motto. Wir haben zwar noch kein Geschäftsmodell, hoffen aber, dass der Werbemarkt schon alles regeln wird. Inzwischen sind wir klüger, allesamt. Wir wissen, dass der Werbemarkt dies eben nicht geregelt hat und gerade für journalistische Angebote eben wenig an Werbeumsatz zur Verfügung steht. Und nun sucht die Verlegerschaft insgesamt mal wieder einen neuen Weg, wie man denn eben zu Geschäftsmodellen im Internet kommen kann. Derzeit ist nichts recht zu sehen. Also wir tappen da noch im Dunkeln. Das heißt ja, die Entwicklung des Zeitungsmarkts sei eigentlich schon seit 20 Jahren krisenhaft. Nur hätten zwei Booms über diesen Abwärtstrend hinweggetäuscht. Die Wende mit einem kurzen Anstieg der verkauften Auflage und das boomende Anzeigengeschäft in den Zeiten der New Economy. Wie geht's denn nun wirklich weiter? Nun, ich denke mal, dass das nur zwei Episoden gewesen seien, das glaube ich so nicht. Die Wende in Ostdeutschland sicherlich war ein Ereignis von großer Tragweite und hat auch Medienauflage beschert. Aber gerade mit der Werbung ist man ja doch jahrzehntelang in Deutschland gut gefahren. Der Werbemarkt hat die Medien finanziert, und zwar alle möglichen Medien. Und höchst profitabel einige von diesen Medien, zum Beispiel auch die Zeitungsverlage, ausgestattet. Das ging eben jahrzehntelang gut. Seit 2001 sind diese glorreichen Zeiten vorbei und in der Tat muss man sich heute neu aufstellen. Für die Redaktion der Zeitung bedeutet ja sich neu aufstellen, Herr Zörner vor allem, oder im Zweifelsfall viel zu sparen. Die Süddeutsche will sparen, der Watz-Konzern im Ruhrgebiet hat erst vor ein paar Jahren von 900 Redakteurstellen 300 gestrichen, will in 2014 nochmal 20% Kosten einsparen. Wohin soll das denn führen? Ja, das ist ja auch die Frage, die wir uns und letztendlich natürlich auch den Verlegern immer wieder stellen. Und gerade von den Verlegern kriegen wir da bislang keine überzeugenden Antworten. Es wird an dem eigentlichen Kapital des Mediums Zeitung gespart. Dieses eigentliche Kapital ist nämlich nicht das Papier. Das ist bekanntermaßen nicht besonders hochwertig, muss es ja auch gar nicht sein, sondern das eigentliche Kapital sind die Journalisten. Das ist der Journalismus, der in den Zeitungen gemacht wird, der jeden Tag gemacht wird. Und ausgerechnet da versuchen die Verleger Kosten zu sparen. Diese Rechnung, die geht unterm Strich nicht auf. Also Herr Zörner hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, Zeitung ist nicht das Papier. Es hängt so ein bisschen davon ab, was man unter Zeitung verstehen will, wenn man jetzt über den bevorstehenden nahen plötzlichen Tod der Zeitung sich unterhält. Wir verstehen hier beim Weserkurier Zeitung als Informationen sammeln, aufbereiten und verkaufen. Und der Distributionsweg ist dabei zweitrangig. Man muss natürlich sagen, es gibt viele Zeitungsverlage, die haben ihre Wurzeln in einem Druckereigeschäft. Das ist aber beim Weserkurier und bei einer ganzen Menge anderer Zeitungen nicht der Fall. Wir verstehen unsere Aufgabe in der Tat nicht darin, Papier zu bedrucken. Das ist auch eher ein historischer Zufall, dass die neue Medienlandschaft, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland etabliert wurde, als Transporteur, als Trägermedium Papier genommen hat. Die Schnellpressen der Zeitungsdruckereien waren damals die zweitmodernste Medientechnik nach dem Radio. Hätte es damals schon das Internet gegeben, wäre keiner auf die Idee gekommen, so eine teure Produktion zu errichten, um die Nachrichten, die zu verbreiten sind, dann unters Volk zu bringen, sondern man hätte wahrscheinlich die wesentlich günstigere digitale Form schon damals gewählt, wenn es sie gegeben hätte. Aber das hört sich so an, als hätten Sie sich von der gedruckten Zeitung, die ja vielen Lesern lieb und teuer geworden ist, im Grunde schon verabschiedet. Nein, das stimmt so nicht. Ich glaube schon, dass es auch in Zukunft Zeitungen in gedruckter Form geben wird. Aber das ist sehr aufwendig. Wir verdrucken 40 Tonnen Papier pro Nacht, nur für die Tageszeitung. Man braucht Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, die die Zeitung jeden Morgen zustellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Auflagen weiter sinken werden und dass die Leute, die die Zeitung noch haben wollen als Informationsmedium, als eins, wenn nicht dem besten Medium überhaupt, was Glaubwürdigkeit, Seriosität und sowas betrifft, dass sie aber, wenn sie die Wahl haben, das als Papier oder als elektronisches Medium zu kriegen, auch gerne zum elektronischen Medium greifen werden und vor allen Dingen Jüngere. Und damit haben wir auch nicht so ein Problem, um ehrlich zu sein. Wir haben vor 7 oder 8 Jahren angefangen, ein elektronisches Abonnement anzubieten und nicht diesen Inhalt zu verschenken. Das können wir uns alle nicht leisten. Das muss auch klar sein. Aber Entschuldigung, Herr Hackmack, das ist doch genau das, was die Verleger in Deutschland mit Ausnahmen immer noch weitestgehend machen. Es werden doch die Inhalte, die recherchierten journalistischen Inhalte aus den Redaktionen immer noch kostenlos zur Verfügung gestellt. Und es gibt doch bislang keine überzeugenden Finanzierungsmodelle für die Online-Zeitungen der Zukunft. Da haben doch die Verleger insgesamt einfach was verpasst. Das muss man doch sagen. Daran können sie doch auch nicht vorbei. Nein, ich würde Ihnen schon recht geben. Das war, glaube ich, auch nicht besonders klug, dass man diese Kommunikationstechnik Internet, mit der man nicht so recht was anzufangen wusste, das muss man auch mal ganz offen sagen, so nach diesem A-Dabei-Verfahren, nicht? Ja, wir sind auch dabei, dass man die eingesetzt hat, um seine Inhalte für umsonst zur Verfügung zu stellen. Das halte ich auch für falsch. Aber ich glaube, dass das auch allmählich zu Ende gehen wird. Und dann kommt noch etwas dazu. Es wird sicherlich jede Menge Nachrichten geben, die man in Zukunft kostenlos im Internet bekommen kann. Aber das, was jetzt unseren Fall betrifft, was übrigens genauso für die Stuttgarter Zeitung gilt und für die Stuttgarter Nachrichten, für die Regional- und Lokalzeitungen, die haben natürlich etwas, was andere nicht haben. Und das sind genau die lokalen und die regionalen Nachrichten und Informationen. Die gibt es eigentlich nur da. Und solange sich die Menschen dafür interessieren, solange sie auch sich für ihr unmittelbares Umfeld interessieren, sei es nun politisch oder ist ein Haus abgerissen, was kommt da hin und hier wird eine Straße verlegt, solange sie sich dafür interessieren, werden sie, das ist jedenfalls unsere Meinung, auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Ich wundere mich so ein bisschen darüber, wie schnell Sie bereit sind, sich von der gedruckten Zeitung zu verabschieden, Herr Hackmark. Es ist ja gar nicht lange her, da waren die Anzeigenumsätze bei den Printmedien noch enorm hoch. Bis zum Beginn der Wirtschaftskrise sind sie auf über 10 Milliarden Euro angestiegen. Und derzeit liegen sie immer noch bei stattlichen 8,5 Milliarden Euro. Sind das nicht Geschäftszahlen, die also zumindest mal eine Größenordnung an sich sind? Ich habe nicht gesagt, dass wir uns von der gedruckten Zeitung verabschieden. Ich glaube, dass die Auflagen weiter zurückgehen werden, weil junge Leute einfach ein anderes Medienverhalten gelernt haben. Die sind mit dem Smartphone unterwegs und alles ist jederzeit an jedem Ort überall verfügbar. Die wird man vielleicht nicht zur Zeitung kriegen, jedenfalls nicht alle. Ich sage das nochmal, mir ist das eigentlich egal, auf welchem Wege unsere Informationen verbreitet werden. Aber ich wäre, glaube ich, nicht gut beraten, wenn ich sagen würde, das mit dem Internet und mit der elektronischen Kommunikation, es wird schon vorübergehen. Das wird bleiben. Weil ich glaube, die einzige Medientechnik, die wirklich verschwunden ist, das sind die Hinkelsteine, ne? Wir haben bisher noch so ein bisschen pauschal von den Zeitungsverlegern in Deutschland gesprochen. Vielleicht dazu noch ein paar Zahlen. Es gibt etwa 350 Zeitungsverlage in Deutschland. Die Hälfte davon hat eine verkaufte Auflage von unter 25.000. Selbst wenn die sich jetzt entscheiden würden, viel Geld in die Online-Vermarktung hereinzustecken, Herr Rüper, werden denn insbesondere diese kleinen Verlage wirklich so in die Zukunft investieren können, dass das möglich wird? Also natürlich haben die kleinen Verlage bei solchen Investments in neue Geschäftsmodelle Schwierigkeiten, aber die kleinen haben es ja auch in der Vergangenheit verstanden, immer wieder neue Techniken zu integrieren, also sie können das schon und der eine vielleicht mehr als der andere. Ganz wesentlich erscheint mir, dass sie eben auf das Kernstück beharren und da sehen wir eben bei manchen Verlagen, dass sie nach meinem Dafürhalten am Markt eben falsch agieren. Was meinen Sie mit dem Kernstück? Sie hatten das Kernstück schon erwähnt, eben die lokale Information. Wir kriegen im Internet aus hunderten von Quellen die News serviert von Radiosendern, Fernsehsendern und natürlich auch von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen. Aber damit kann sich im Internet ja niemand mehr wirklich positionieren. Wer ein Geschäftsmodell dort auflegen will, muss Exklusivität haben und dies können Zeitungsverlage eben mit lokalen News tun, aber nur dann, wenn sie eben auch eine entsprechende Redaktion haben. Wenn man hergeht wie der Watz-Konzern, das Beispiel wurde erwähnt, und ein Drittel der Redakteure entlässt, in dem Fall sogar in großer Mehrheit Lokalredakteure, dann ist man eben in diesem Gebiet nicht so aufgestellt, als dass man für die Zukunft fit wäre. Also ich meine, das muss jeder selber wissen, wie er das macht. Ich kann aber etwas über den Weserkurier sagen. Wir haben für die bremischen Leser vor 10 Jahren das Stadtgebiet in 5 Zonen aufgeteilt und erscheinen dort in jeder dieser Zonen 2-mal wöchentlich, montags und donnerstags, mit dem sogenannten Stadtteilkurier. Und diese Ausgaben machen natürlich Aufwand. Da gibt es eine eigene Stadtteilredaktion. Und als wir in diesem Jahr die 10 Jahre Stadtteilkurier gefeiert haben mit den Leserinnen und Lesern, mit Stadtteilfesten, haben wir gemerkt, was für eine unglaubliche Bindung der Leserinnen und Leser über so eine sublokale Berichterstattung man herstellen kann. Und deswegen haben wir auch überhaupt keine Absichten, das aufzugeben. Also Bremen ist das leuchtende Beispiel. Herr Zörner, aber ändert das was an der gesamten Dynamik, die ja viele auch kleinere Verlagshäuser betrifft, nämlich sinkende Erlöse, die zwingen die Verlage zu sparen. Gespart wird dann oft in den Redaktionen mit dem Ergebnis, das Blatt wird dünner und verliert noch mehr an Zustimmung. So eine Art Teufelskreis? Ja, das ist in der Tat ein Teufelskreis. Also natürlich, die Leser, die merken ja auch sehr schnell, wenn eine Zeitung immer weniger Seiten hat, dann kommt unwillkürlich eigentlich die Frage, dafür bezahle ich noch mein Abonnement, brauche ich das wirklich? Da gibt es einfach immer mehr, die sich diese kritische Frage stellen. Das führt dann eben auch dazu, dass mit der Zeit auch Anzeigenaufkommen wegbricht. Die Konkurrenz ist da ja nun auch durch andere Mediengattungen durchaus vorhanden. Und es gibt natürlich auch, und das wird ja jetzt gerade in diesem Jahr intensiv diskutiert, und diese Diskussion halte ich auch für notwendig. Es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. Es kommt eben auch die Frage, kann die Zeitung eigentlich noch Informationen präsentieren, ansprechend präsentieren, die viele Internet-User vielleicht schon am Abend vorher in den verschiedensten Informationsportalen, auch durchaus seriösen Informationsportalen im Internet gelesen haben. Also es stellt sich schon die Frage, welche Zukunft hat der Zeitungsjournalismus im Zusammenspiel mit Online-Journalismus noch? Das ist, glaube ich, eine wirklich interessante und auch wichtige Diskussion, die im Augenblick in Deutschland geführt wird. Da gibt es auch noch keine abschließende Antwort. Ich denke aber, ein entscheidender Vorteil, den das Medium Zeitung immer noch hat, ist die Lokalberichterstattung. Und da müssen Verleger eben auch weiterhin in den Qualitätsjournalismus investieren. Und um das Problemfeld jetzt noch ganz fertig abzuarbeiten, kommen wir vielleicht auch noch auf einen Aspekt zu sprechen, nämlich je weniger Zeitungsabos ein Zeitungsverlag verkauft, Herr Hackmark, desto teurer wird ja auch der Vertrieb, also die Zustellung der Zeitungen. Ja, das stimmt. Also wenn man sich das so vorstellt, ich nehme mal wieder das Beispiel der Stuttgarter Nachrichten, die ja ein sehr großes Verbreitungsgebiet haben als Mantel für diverse Lokalzeitungen. Die erscheinen irgendwie von der Schwäbischen Alb bis in den Schwarzwald hinein. Und da muss dann der Zeitungsbote bei jedem Wetter bergauf, bergab seine Tour machen. Und wenn jetzt jeder fünfte Zeitungsleser nicht mehr da ist, dann wird sein Gebiet, in dem er die Zeitungen zu verteilen hat, ja nicht kleiner. Die Zeit, die er aufwenden muss, bleibt im Wesentlichen die gleiche. Auf der anderen Seite fehlen aber natürlich dem Verlag die Einnahmen durch die Abonnenten, die gekündigt haben. Und das ist in der Tat ein Problem, das langsam auch dazu führt, dass manche Zeitungen sich aus der Zustellung aus den ganz dünnen Randgebieten ihres Verbreitungsgebiets zurückziehen müssen, weil es schlicht und einfach betriebswirtschaftlich nicht funktioniert, dass man dem Zusteller pro Monat mehr für die Zustellung eines Abos gibt, als man vom Abonnenten bekommt. Und da wiederum sehe ich eine große Chance für die Verlage durch das Internet. Denn solche Leser kann man an sein Produkt binden, wenn sie sich das dann zu Hause am PC angucken können oder unterwegs mit dem Laptop oder mit dem Tablet oder sonst was. Ja, wir sind mitten schon in der Diskussion. Mit welcher Strategie wollen Zeitungen künftig überleben? Und für Zeitungsleser fragt sich natürlich auch, welche Art von Zeitung wird damit überleben? In einem Bericht mit dem Titel Innovation Turn von Leif Kramp und Stefan Weichert im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung heißt es, die Innovationsbereitschaft deutscher Zeitungen falle im Online-Bereich weit zurück hinter andere Pressemärkte. Im internationalen Vergleich, Herr Röper, stimmt das? Also für die vergangenen Jahre stimmt das ganz sicherlich, klar. Das haben auch andere Studien belegt. Ich kann das auch insofern nachvollziehen, als dass die Verlage natürlich derzeit eben noch von ihren Printprodukten leben. Der Umsatz wird mit den Zeitungen gemacht und eben nur in Grenzen mit dem Internet. Und dann muss natürlich das Hauptaugenmerk des Verlages auch auf dieses Medium weiterhin gelenkt werden. Also man kann nur in Grenzen im Internet aktiv werden, auch mit Neuerungen, weil auch diese Neuerungen in der Regel Geld kosten. Und insofern Ressourcen des Verlages eben nutzen. Und diese Verlagsressourcen sind natürlich derzeit noch besser aufgehoben, wenn sie in das Kerngeschäft gesteckt werden. Das Kerngeschäft ist die Zeitung und das wird auch noch sicherlich viele Jahre so bleiben. Denn wir müssen ja doch immer wieder sehen, dass zwar die Werbeumsätze in den Online-Medien enorm steigen. Sie haben seit Jahren die höchsten Steigerungsraten und überflügeln inzwischen andere klassische Medientypen wie etwa den Hörfunk. Aber insgesamt kommt diese Werbung eben nur in kleinen Teilen den journalistischen Anbietern zugute. Den großen Rahmen fischen andere, wie etwa Google und Co. Und für diejenigen, die Journalismus anbieten und davon leben wollen, diesen Journalismus darüber auch bezahlen wollen, bleibt schlicht zu wenig. Also ich verstehe, das ist ganz klar, dass natürlich die Zeitungsverleger ein Interesse daran haben, im Zweifelsfall eine Zeitung auch über Online-Abo zuzustellen. Aber ich jetzt als Zeitungsleser, welchen Vorteil habe ich davon oder wenn ich mich von meiner Zeitung eigentlich gar nicht trennen möchte, was soll das für mich selber so attraktiv machen, eine Zeitung nur noch als App zu bekommen oder online zugestellt zu bekommen? Sie meinen die Vorteile der mobilen Informationstechnik, die kennen Sie nicht? Ja, aber die sprechen ja nicht unbedingt gegen das Erlebnis, einfach die gedruckte Zeitung am Frühstückstisch haben zu wollen. Nein, ich sage ja immer, wir haben nichts dagegen, wenn möglichst viele Menschen den Weserkurier und seine Regionalausgaben in gedruckter Form beziehen. Da haben wir überhaupt nichts gegen. Ich komme nochmal auf diese Sache mit der Zustellung zurück. Stellen Sie sich Bremen vor als Großstadt und dann können Sie genauso gut Stuttgart und was weiß ich, Böblingen, Ludwigsburg oder sowas nehmen. So eine ähnliche Struktur ist da. Und je weiter man vom Stadtzentrum nach außen fährt, umso dünner besiedelt wird das Land. Die Zustellkosten für die gedruckte Zeitung werden irgendwann mal zu hoch, als dass es noch wirtschaftlich wäre, das zu machen. Und diese Grenzen hat man in der elektronischen Ausgabe nicht. Das ist weltweit verfügbar. Und die Zeitungen können, das tun wir auch, deswegen haben wir vielleicht auch mit unserem elektronischen Abonnementsangebot relativ viel Erfolg. Wir können natürlich das noch anreichern durch Dinge, die auch gut sind, die auch modern sind, die man aber mit Papier nicht machen kann, zum Beispiel Filme. Aber das ist so, als wollten Sie dem Zeitungsleser sagen, weil es für uns zu teuer ist, dir die Zeitung noch zuzustellen, ist es besser für dich, du liest sie online. Ja, wir müssten die Preise wahrscheinlich so hoch machen für die Abonnements und wir müssten eigentlich, wenn man es genau betrachtet, müssten wir ja die Zeitungspreise je nach Lage im Verbreitungsgebiet dann unterschiedlich machen, wenn man das jetzt wirklich kostendeckend haben wollte. Das wird sich natürlich keiner gefallen lassen. Je weiter er weg wohnt von der Stadt, aus der berichtet ist, umso mehr muss er bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Da bin ich nicht so sicher. Ja, ich weiß es nicht. Aber wir haben immer diese Diskussion. Es war jahrzehntelang so, dass die Großstädte gemieden wurden. Junge Familien zogen hinaus aufs Land. Da haben sie in der Stadt ihre Zeitung gehabt, dann zogen sie aufs Land an irgendeine Ecke, wo schön grün und menschenleer ist. Und plötzlich stellen sie fest, oh, hier gibt es die Zeitung gar nicht. Dann ruft man natürlich beim Verlag an, ja, könnt ihr uns nicht beliefern. Dann gucken wir uns die Gegend an und sagen, meine Güte, das sind immer 3 Kilometer bis zum nächsten Abonnenten. Da haben wir bisher keine Zustellung gehabt. Dann rechnet man das durch und dann muss man leider sagen, also in dem Gebiet stellen wir nicht zu. Man kann das über die Post beziehen, aber dann hat man es halt irgendwann am nächsten Tag und sonntags gar nicht. Und alle diese Dinge kann man vermeiden, wenn man die Zeitung elektronisch abonniert. Trotzdem habe ich großes Verständnis für diejenigen, die das Rascheln der Zeitung am Frühstückstisch als Hintergrundgeräusch hören möchten. Ich habe auch großes Verständnis für die, die auch immer mal ein bisschen Papier im Haushalt haben wollen für alle möglichen Zwecke. Herr Röper, in den ländlichen Räumen können wir uns von der gedruckten Zeitung auf Dauer verabschieden? Nein, ich sehe das nicht so. Ich weiß auch nicht, über welchen Zeithorizont Herr Hackmark berichtet. Natürlich, Vertrieb ist eine teure Sache. Vor allen Dingen da, wo wenig Leser erreicht werden, wo also die Stückkosten dann explodieren. In den letzten Jahren ist es den Zeitungsverlagen aber ja gelungen, über Preiserhöhungen, das heißt also über höhere Einnahmen im Vertrieb, gerade auch die Löcher, ein Teil der Löcher, die die Werbung gerissen hat, bei den Einnahmen zu schließen. Das heißt, wir sind ja offensichtlich, was den Preis anbelangt, noch nicht am Ende. Und Preissplitting für Zeitungen, also dass dasselbe Produkt oder das gleiche Produkt an verschiedenen Orten für unterschiedliche Preise angeboten wird, das kennen wir im Zeitungsmarkt seit vielen Jahren. Das gibt es zum Beispiel überall da, wo wir noch Wettbewerb haben. Diesen Wettbewerb haben wir kaum noch, aber da, wo er existiert, wird er eben zum Teil auch über den Preis ausgetragen und da kostet eben die Zeitung deutlich weniger als zum Beispiel im Nachbarort. Welche Rolle wird dann zukünftig noch die Marke spielen, die journalistische Marke, dass ich eine bestimmte Zeitung beziehe oder ein bestimmtes Medienangebot nutzen will? Kann das dann nicht jedes x-beliebige andere Medium auch sein als beispielsweise meine regionale Tageszeitung? Ja, die Gefahr, die sehe ich durchaus. Das ist eben auch entscheidend, denke ich, für die Zukunft der Medien insgesamt. Es geht ja nicht allein um das Medium gedruckte Zeitung, dass ihr Profil schärfen, dass sie deutlich machen, wir haben einen ganz klaren journalistischen Auftrag und der bezieht sich zum Beispiel auf unsere Region oder aber bei eingeführten überregionalen Titeln im Internet würde der Auftrag lauten, wir kümmern uns um die Bundespolitik, um die Wirtschaftspolitik. Es gibt ja durchaus renommierte Portale im Internet, die jeden Tag Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Besuchern anziehen, die nur deshalb so erfolgreich sind, weil sie dieses Profil sich im Laufe der Jahre herausgebildet haben. Und das ist genau der Punkt, an dem etliche Tageszeitungen, zum Glück nicht alle, aber etliche Tageszeitungen bei ihren Online-Auftritten heute immer noch stehen, nämlich eigentlich ganz am Anfang. Man weiß nicht so recht, warum soll man denn eigentlich auf deren Internetseiten gehen, wenn man bei Spiegel Online, bei Zeit Online, bei Focus Online, bei Welt.de die ganzen Angebote bereits hat und kennt und schätzt. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe, an der die Zeitungsverleger in der nächsten Zeit arbeiten müssen. Und wenn ich sage in der nächsten Zeit, kann es sich jetzt nicht mehr um Jahrzehnte handeln, sonst nimmt die Krise nämlich wirklich überhand, sondern wir reden da eher von Monaten bis wenigen Jahren. Was ist denn Ihre Antwort darauf? Unsere Antwort darauf ist, dass es nur mit Qualitätsjournalismus, mit qualitativ hochwertigen journalistischen Produkten überhaupt möglich ist, dass die Verlage, dass die Online-Auftritte der Verlage sich in Zukunft durchsetzen und dass natürlich auch die Zeitung, die wir ja als Medium keineswegs abgeschrieben haben, ich glaube, sie wird wirklich noch viele Jahre vor sich haben, dass eben auch die Zeitung diesen qualitativ hochwertigen Journalismus weiterhin bieten kann. Sie hören das SWR2-Forum mit dem Thema Ersetzt das Internet die Druckerpresse? Wir haben einen Verleger in unserer Runde, den man anhören kann, dass es so schlimm für ihn gar nicht wäre. Aber wohin führen die neuen Strategien der Zeitungen im Online-Zeitalter dann hin? Vor allem, was bedeutet das für die Vielfalt dessen, was wir in der Zeitung lesen können? Wird es mehr Vielfalt geben oder weniger unterm Strich? Also das Zeitungsangebot, davon müssen wir einfach ausgehen, wird weiterhin ausgedünnt werden. Das ist ja ein Prozess, der schon seit Jahrzehnten sich abspielt. Wir kennen das, in den Regionen gibt es eben kaum noch Konkurrenz. Will heißen, der Leser hat noch gerade die Wahl zwischen der einen lokal informierenden Tageszeitung oder eben keiner. Dieser Trend wird sich ganz sicherlich fortsetzen, aber wir haben natürlich die sogenannte Vielfaltsreserve mit dem Internet gegeben. Das heißt, wir haben allesamt seit vielen Jahren doch als Beobachter die Hoffnung, dass sich über das Internet eben neue journalistische Formen und auch neue journalistische Anbieter am Markt ergeben werden. Nur müssen wir eben bis heute einfach feststellen, dass die Umsätze im Internet nicht ausreichen, um Journalismus zu finanzieren. Auch nicht von neuen, von kleinen Anbietern, die vielleicht zunächst mit kleinen Etats arbeiten. Auch dies gelingt nur wenigen. Wir haben in einzelnen Bundesländern inzwischen mehrere Dutzend solcher lokaljournalistischer Angebote von Nicht-Medienunternehmen. Aber das alles ist in Summe eben noch viel zu wenig, um die Vielfalt im Medienmarkt wieder zu präsentieren, die wir haben möchten. Also die Verluste bei den Zeitungen werden derzeit eben nicht wettgemacht über Entwicklungen bei anderen Medien. Herr Hackmark, Sie haben ja schon angedeutet, was das Qualitätsmerkmal sein muss und bleiben muss für eine insbesondere regionale Tageszeitung, nämlich auch in der Region verankert zu bleiben. Ist das auch für Sie die entscheidende Strategie, um zu sagen, das ist das Wichtigste, um auch ein Online-Angebot am Markt zu halten? Ja, da bin ich davon überzeugt. Ich bin nicht so auf das Medium Papier festgelegt, aber ich möchte hier auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich das nicht mag. Ne? Also so ist es nun auch nicht. Aber was Herr Röper eben gesagt hat, zur Nutzung, nicht? Wie wird denn die Zeitung noch genutzt? Wie wird der Journalismus noch? Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der es sehr schätzt, wenn er das, was er am Abend durch irgendein Medium, sei es eine, was weiß ich, Nachrichtenticker am Rechner oder Radio oder Fernsehen, kurz, flüchtig, linear vorbeirauschend mitgekriegt hat, am nächsten Morgen nochmal nachlesen kann. Vertieft und ausführlich. Da gibt es immer noch sehr, sehr viele Menschen. Und ob sie das dann am Morgen, wenn es dann journalistisch von einer Zeitungsredaktion aufbereitet ist und wie es so heißt, schwarz auf weiß vorliegt, ob der das nun auf Papier kriegt oder am Bildschirm, das ist eigentlich zweitrangig. Wenn die Menschen anfangen, damit aufzuhören, sich für ihre Umgebung zu interessieren, glaube ich, dann wird es richtig ernst für die Zeitungen. Aber solange sie sich dafür interessieren, wir versuchen natürlich auch, das Interesse hochzuhalten, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, muss ich mal eben hier einflechten, auch wenn das ein bisschen ernster ist. Solche Zeitungen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Lizenzzeitungen neu gegründet worden sind, haben ja auch damals einen gesellschaftspolitischen Auftrag mitbekommen. Und den hat bisher, soweit ich weiß, niemand zurückgenommen. Wir sollen, jetzt kommen diese vier bekannten Wörter, unabhängig, überparteilich, meinungsbildend, demokratiefördernd berichten. Und ich wüsste nicht, dass sich daran irgendwas geändert hat. Ja, richtig, Herr Hackmark, aber geändert hat sich doch etwas ganz Entscheidendes. Geändert hat sich doch, dass inzwischen in Deutschland eine Generation nachgewachsen ist, die mit bedrucktem Papier überhaupt nichts mehr anzufangen weiß. Ja, umso besser ist es. Die auch eine ganz klare, und das meine ich ja nicht als Vorwurf an diese Generation, aber die eine ganz klare Aussage trifft, die da lautet, geht mir doch weg mit Zeitungen und Zeitschriften. Ich habe mein iPhone, ich habe meinen PC, alles, was ich an Informationen brauche, finde ich dort. Und von dieser Entwicklung sind doch die Verleger eiskalt erwischt worden. Da gibt's doch keine überzeugenden Konzepte, eigentlich bis heute nicht. Ich wüsste immer noch nicht, warum das, was wir und andere Zeitungen in zunehmendem Maße anbieten, so ein falsches Konzept sein sollte. Weil sie bisher kein Geld damit verdienen. Deshalb ist es ein falsches Konzept. Die ganzen Verlage leben nach wie vor fast ausschließlich. Da gibt's ein paar Unterschiede, aber fast ausschließlich immer noch von dem Verkauf von Anzeigen auf bedrucktem Papier und von dem Vertrieb dieses bedruckten Papiers. Das ist immer noch das Geschäftsmodell, überwiegend. Nicht ausschließlich, aber überwiegend. Also das muss ich ein bisschen relativieren. Wir leben nicht vom Vertrieb dieses Produktes, sondern der kostet uns sehr viel Geld. Wir leben davon, dass die Leute die redaktionelle Leistung kaufen wollen. Davon leben wir. Und davon bezahlen wir den Vertrieb. So rum ist das ja. Und Sie haben natürlich recht. Die Erlöse aus dem Werbemarkt sind rapide zusammengerauscht in den vergangenen 10 Jahren. Die Zeitungsverlage haben 40-45% der Umsätze verloren. Aber wenn Sie jetzt die Einstellung der FTD oder die Insolvenz der Frankfurter Rundschau als Belege dafür hernehmen wollten, dass es der Zeitungslandschaft insgesamt jetzt richtig an den Kragen geht, da bin ich auch skeptisch. Natürlich müssen die Verlage sich bemühen, natürlich müssen sie auch versuchen, den jungen Menschen zu folgen, und zwar mit den Kommunikationsmethoden, die diese jungen Menschen anwenden. Und das Gute ist doch, dass sie den Zeitungen auch zur Verfügung stehen. Und Sie haben eben gesagt, die Verlage haben unheimlich viel Geld ausgegeben für Internettechnik. Das stimmt auch. Aber das, womit sie, glaube ich, auch in Zukunft erhebliche Deckungsbeiträge einfahren werden, nämlich die elektronische Variante der Zeitung, das ist nicht sehr teuer. Denn die Zeitungen werden ja elektronisch gemacht. Es gibt doch keinen mehr, der da irgendwie mit Bleisatz rumhandwerkt. Es sind doch alles elektronische Seiten. Bevor die Druckplatten gemacht werden, sind die Seiten elektronisch fertig. Die muss man nur noch arrangieren und dann hat man sie im Internet. Aber die Diskussion läuft doch darauf hinaus, ob tatsächlich auch insbesondere durch die Werbeeinnahmen genug Geld für die Verlage hereinkommt und tatsächlich das, was Sie als Maßstäbe guter Berichterstattung auch genannt haben, aufrechtzuerhalten. Ja, was heißt denn durch die Werbeeinnahmen? Man kann das ja nicht so genau trennen. Wir haben zwei große Einnahmequellen. Das eine ist der Werbemarkt, Anzeigen und Beilagen, und das andere ist der Lesermarkt. Und das landet doch beim Verlag in einem Topf, und aus diesem Topf heraus werden dann sämtliche Aufwendungen bezahlt. Das sind die Löhne und die Gehälter und das sind die Materialkosten, die Distributionskosten, das ganze Zeugs. Wenn sich jetzt tatsächlich, was ich mir vorstellen kann, eine Verlagerung entwickelt, weg von den gedruckten Exemplaren hin zu den elektronischen, wenn, jetzt bin ich mal ganz ketzerisch, sich tatsächlich die komplette Werbewirtschaft von den Zeitungen total abwenden würde, was würden denn dann die Zeitungen machen? Dann würden sie am Verkaufsapparat sparen, der lohnt sich dann doch nicht mehr. Und das würde funktionieren, Herr Röper? Nein, ich glaube in der derzeitigen Situation so sicherlich nicht. Da haben Sie recht. Die Werbeeinnahmen machen doch immerhin knapp 50% der Umsätze von Zeitungsverlagen aus. Also sie sind derzeit, denke ich, nicht zu ersetzen. Aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass eben mit dieser Werbung doch künftig in der Medienlandschaft wieder mehr zu rechnen ist. Also dass Journalismus, wie das über viele Jahre oder Jahrzehnte sogar der Fall war, über die Werbung subventioniert werden kann. Das bröckelt, das müssen wir leider sehen. Aber das muss ja nicht für alle Zeiten so gelten. Denn Hackmann hat ja erinnert an die Anfänge der Zeitungslandschaft in Deutschland. Wir haben ja eine Setzung mehr gehabt. Das waren ja nicht etwa Deutsche, die diese Zeitungslandschaft im Wesentlichen bestimmt haben, so wie sie auch heute sich in vielen Teilregionen der Republik noch darstellt, sondern es waren die Alliierten. Und die Alliierten haben auch für ganz wesentlich gehalten, dass wir eben Zeitungsvielfalt haben, dass in einer Demokratie eben alle Stimmen der Gesellschaft zu Wort kommen, auch über unterschiedliche Medien. Und genau das ist eben in vielen Teilen der Republik nicht mehr gegeben. Herr Hackmann hat erwähnt, ich hatte das anders verstanden. Ich hatte das so verstanden, dass zumindest bei den Amerikanern die Meinungsvielfalt auch, sage ich mal, dadurch erreicht werden sollte, eben nicht nur, dass es viele verschiedene Herausgeber gibt und Verlage, sondern dass eben in jeder Zeitung alle zu Wort kommen können. Das war ja vorher in der Weimarer Republik anders. Da hatten die Zeitungen ja überwiegend eine sehr klare politische Ausrichtung. Die einen waren, was weiß ich, kaiserlich, sagen wir mal, und die anderen waren kommunistisch. Und wenn man sich einen Überblick verschaffen wollte, musste man eben alle Zeitungen kaufen. Ja, das ist schon richtig. Nicht dieses Prinzip der Gruppenzeitung, das spielte jedenfalls hier eine ganz große Rolle. Ja, ist richtig. In den amerikanisch besetzten Zonen war das wesentlich. Die Amerikaner haben Zeitungen eben auch als Foren gesehen, Forum für unterschiedliche Meinungen. Aber sie haben natürlich zugleich in den unterschiedlichen Gebieten eben mehrere Zeitungen zugelassen, um über diese Vielfalt eben dieses Meinungsspektrum optimal abzubilden. Die Briten haben ähnlich gearbeitet. Und genau diese Linie in unserer Medienpolitik oder in der Medienstrategie ist eben gescheitert. Und das gilt ja für viele Großstädte, Stuttgart mal ausgenommen, kennen wir das ja auch in Baden-Württemberg, in vielen Großstädten eben nur noch eine Zeitung. Das ist nicht die Vielfalt, die wir brauchen. Wir brauchen schon den Pluralismus auch in den Medien. Und das spiegelt sich eben in unserer derzeitigen Zeitungslandschaft überhaupt nicht mehr wider. Der Hamburger Medienforscher Siegfried Weischenberg sagt ja auch sehr düster, der Journalismus des 20. Jahrhunderts gehe im Grunde zu Ende und meint damit eben die Beobachtung der Gesellschaft durch neutrale Medienbeobachter, die sich großen Teil als durch Werbung finanzieren. Stimmt diese düstere Einschätzung nicht möglicherweise sogar? Ich weiß, ich glaube das nicht. Also im Gegenteil würde ich mal sagen, es ist auch sehr gefährlich, wenn man sich von der Werbung abhängig macht. Das ist ja auch passiert. Nicht von einzelnen Werbetreibenden, sondern der erste grobe Einschlag in diesem Jahrtausend betraf ja die Stellenmärkte. Nachdem diese ganze Internetblase da geplatzt war, die Strom- und Telefonmärkte reguliert waren und plötzlich merkt man, oh, wir brauchen gar keine Mitarbeiter, Da wäre es den Zeitungen dann gut gegangen, wenn man auch Entlassungsanzeigen hätte veröffentlichen müssen. Aber so muss man ja nur Stellenangebote veröffentlichen. Da hat man erstmal gemerkt, wie abhängig man vom Werbemarkt ist. Und diese Abhängigkeit hat ja auch etwas Nachteiliges, nicht? Man verliert ein Stückchen Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie die französische Zeitung Le Canard Enchaîné kennen. Das ist eine Wochenzeitung, insofern nicht ganz vergleichbar. 700.000 Auflage in einem Land mit knapp halb so vielen Menschen wie in Deutschland. Steinreich, kein Internetauftritt, keine Farbe, keine Werbung, die nehmen auch keine Preise an. Die machen einfach eine gute Zeitung. Gut, jetzt ist Frankreich noch nicht ganz vergleichbar. Ein ganz besonderes Blatt, das sich mit Ironie und Satire vor allen Dingen am Markt behauptet. Ja, das ist, also ist auch Angebote, ein besonderer Anspruch, die wir hier im deutschen Markt ja gar nicht kennen. Aber ich will nur mal sagen, also es ist so zweischneidig. Natürlich kann man die weggebrochenen Werbeeinnahmen zu Recht bedauern. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch die Frage stellen, ist es denn eigentlich Sinn und Zweck der Sache, von der Werbung leben zu müssen? Und müsste man nicht eigentlich doch den Ehrgeiz haben, die journalistische Leistung so aufzustellen, dass sie auch honoriert wird, indem die Leute eben die journalistische Leistung so bezahlen, wie es erforderlich ist? Können Sie sich vorstellen, dass Mäzene journalistische Berichterstattung finanzieren, Stiftungen, möglicherweise auch einzelne Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben? Also ich für meinen Teil fordere das schon seit vielen Jahren. Ich sehe das so, dass die beiden klassischen Quellen, die wir für die Finanzierung des Journalismus gehabt haben, nämlich Werbung und Vertriebserlöse, dass dies außerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien eben nicht mehr ausreicht, um wirklich qualifizierten Journalismus herzustellen. Ich sehe heute schon in vielen Tageszeitungen, an vielen Tagen, manchmal alles andere als qualitativ guten Journalismus. Dieses jüngere Schlagwort vom Qualitätsjournalismus spiegelt sich aus meiner Sicht in vielen Tageszeitungen heute schon oft nicht mehr wider. Wir haben eben zu wenig Finanzströme, die den Journalismus wirklich finanzieren können. Und deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen seit Jahren eigentlich schon eine dritte Quelle für den Journalismus. Und so wie das etwa in den USA ist, dort haben diese Rolle vor allem Stiftungen übernommen, die da natürlich auch eine ganz andere Tradition haben als hier in Deutschland. Die Foundations gehen mit Millionen Dollar Beträgen in solche journalistischen Unterfangen hinein. Wir haben in der EU, in allen Ländern, außer eben in Deutschland, Förderprogramme für die Vielfalt im Medienbereich, aber auch für die Qualität im Journalismus. Auch das halte ich für maßgeblich hier für unsere Verhältnisse. Wir leisten uns seit Jahrzehnten da eine Abstinenz, die, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr angemessen ist. Ja, ich kann dem auch nur zustimmen, Herr Röper, was Sie da sagen. Wir haben im Augenblick diese Diskussion im Journalismus über die Finanzierung. Gut, es gibt ja jetzt im Augenblick einfach ein paar Ereignisse, die diese Diskussion auch fördern, ein paar sehr negative Ereignisse. Aber sie muss geführt werden und Antworten sind da sicherlich noch nicht in greifbarer Nähe, ob das Stiftungsmodell, das im Moment viel diskutiert wird, dann sich letztendlich mal durchsetzt. Müssen wir abwarten, ob vielleicht eine öffentlich-rechtliche Finanzierung von Printjournalismus kommen könnte, ist auch eine Frage, die zu diskutieren wäre. Auf jeden Fall ist klar, dass die ausschließliche Abhängigkeit von den beiden Finanzierungssäulen Vertrieb und Werbung auf Dauer qualitativ guten Journalismus nicht mehr trägt. Aber Herr Kmark, welche Folgen hat das, wenn Zeitungsjournalismus, insbesondere Zeitungsjournalismus, dauerhaft auf öffentliche Mittel oder private Stifter angewiesen wäre? Also zunächst mal zum Stiftungsthema. Ich glaube nicht, dass es hier bei uns irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt, die ein solches Modell verhindern. Wenn jemand eine Stiftung hat, hat viel Geld, kann er, glaube ich, auch eine Zeitung rausgeben. Eine Lizenz heutzutage dafür zu bekommen, ist ja ungleich einfacher, als es 1945 war. Wenn einer das machen möchte, gerne. Andererseits möchte ich nur noch mal eben hier zu bedenken geben, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Das können Sie sicherlich auch noch mit einem Satz erklären. Naja, wenn man jemanden hat, der, sei es nun was Öffentliches oder was Privates, die Mittel aufbringen kann, um sich eine Zeitung zu leisten, dann muss man einfach damit rechnen, dass dann auch von der Seite her versucht werden könnte, auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen. Aber Entschuldigung, wir haben es mit mündigen Bürgern zu tun, wir haben es mit Lesern zu tun, die gerade heutzutage, wo über die Online-Portale ihnen jede Möglichkeit auch zur Kommentierung gegeben wird, die Journalisten ja durchaus mit ihrer Meinung jetzt schon konfrontieren. Glauben Sie denn, Herr Hackmark, die Leser würden das akzeptieren? Nein, natürlich nicht. Das merken die Leute. Auf Dauer hat nur unabhängiger Journalismus eine Chance. Eben. Auch unter einer Stiftungsfinanzierung, ganz klar. Ja, genau. Also wieder, ich würde mich dagegen gar nicht wehren, wenn das jemand versuchte. Also warum auch? Aber was heißt eben, unabhängiger Journalismus, findet der in Verlagen statt? Also unabhängig vom Verleger? Nein, der Verleger ist in dem Fall auch der Geldgeber. Wenn wir nun Dritte hätten, die aus welchen Gründen auch immer, hoffen wir, es sind altruistische, eben Medien und Journalismus unterstützen, so muss das ja nicht zwingend mit Gefahren verbunden sein. Wir sehen in den USA, dass solche Medien, die eben von Dritten finanziert werden, und zwar ausschließlich von solchen Foundations, inzwischen Pulitzerpreise, also hochrangige Journalistenpreise, bekommen haben, da wird ja nicht zwingend schlechter Journalismus gemacht. Ja. Nein, und wenn denn die Quelle wäre eben nicht privates Geld von reichen Leuten, was vielleicht Amerika angemessen ist, uns hier eher fremd ist, sondern Gelder der Allgemeinheit, dann sehe ich nicht, wieso dadurch Abhängigkeiten entstehen könnten. Das würde ja bedeuten, unser gesamter öffentlich-rechtlicher Rundfunkbereich sei auch ein abhängiger. Also die Gefahren kann ich überhaupt nicht erkennen. Welche Qualitätsprobleme dabei entstehen können, wenn die Finanzierung von Zeitungsmodellen künftig in Frage steht, zumindest in ihrer jetzigen Form, darüber haben wir jetzt gesprochen. Vielleicht abschließend zu der Frage, wer liest denn dann morgen noch Zeitung und wer morgen noch Zeitung liest, worauf muss der sich denn dann einstellen? In was für einer Art Zeitung lesen wir in 5 oder vielleicht 10 Jahren? Ist das dann wirklich nur noch das Online-Abo, Herr Röper? Nein, ich denke, wir werden auch noch die Papierversion haben. Ich fürchte allerdings, die sie noch nutzen werden, das sind dann wirklich alte Leute. Die Jüngeren werden eben online bedient werden müssen. Und ich gehe davon aus, die Zeitungen werden spezieller und sie werden vielleicht auch schmaler werden. Nur eins darf ihnen nicht fehlen, das ist der Lokaljournalismus. Und es liest ja nicht einmal jeder Zweite zwischen 14 und 19 Zeitung. Das ist ein Wert, von dem viele sagen, der sei ohnehin noch überraschend hochgegriffen. Tut denn das in diesem Alter überhaupt noch jemand Zeitung lesen? Doch, sicherlich. Wir haben ja auch in früheren Jahren nicht das Paradies bei den Jüngeren für die Zeitungsverlage gehabt. Will heißen, auch in früheren Jahren waren die jungen Leute nicht alle Zeitungsleser, aber sie wurden es eben. Und das, was wir heute feststellen müssen, ist eben, dass nicht nur die Teens nicht lesen, sondern die Twents eben auch nicht. Und das ist das Gefährliche für die Zeitung. Da verlieren sie ihre Auflage. Dem, glaube ich, muss man zustimmen. Also diese Hoffnung, dass ab einem gewissen Reifegrad die Menschen automatisch zu Abonnenten einer gedruckten Tageszeitung werden, die sollte man nicht hegen. Wenn man sich die Kohortenentwicklung so betrachtet, dann kommt man zu dem Schluss, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Insofern haben Sie da recht. Aber auf der anderen Seite sind die Zeitungen mit, wie ich finde, doch beachtlichem Erfolg mittlerweile unterwegs, dieses elektronische Medium für sich zu entdecken und auszubauen. Mittlerweile ist es so, dass die Anzahl der Online-User, Unique-User bei den Tageszeitungen inzwischen an der Spitze liegen in der Nutzung in Deutschland. Herr Hackmark, Sie selber als Verleger, in was für einer Zeitung werden Sie in 10 Jahren lesen? Wissen Sie, wenn ich in 10 Jahren noch berufstätig sein sollte, würde ich das wahrscheinlich nach wie vor auf Papier lesen, aber das andere als Begleitmedium. Sollte ich aber nicht mehr arbeiten und dann an irgendwelchen fernen Gestaden meinen Ruhestand genießen, dann werde ich es garantiert elektronisch lesen. Ich will ja wissen, was in Bremen passiert. Herr Zauner, wie ist es bei Ihnen? Ich glaube, wir werden in 10 Jahren immer noch gedruckte Zeitungen haben, deutlich weniger als heute, mit insgesamt deutlich geringerer Auflage als heute. Und wir werden einen weiteren Boom von Online-Medien erleben. Hoffentlich, das ist unsere große Hoffnung, hoffentlich mit gut ausgebildeten und vor allem auch gut bezahlten Journalisten. Da stehen wir im Augenblick an einem Scheideweg. Und da muss eigentlich auch der Zug hingehen, dass es in Zukunft bezahlten und qualitativ hochwertigen Journalismus gibt. Herr Röper, klammern Sie sich weiter an das Zeitungspapier? Ja, also ich bin da wahrscheinlich nicht belehrbar. Ich brauche die Zeitung morgens, sonst kann ich gleich aufs Frühstück verzichten. Aber ob ich das eben künftig auch noch so bekommen werde, zumal dann, wenn man sich irgendwo im Urlaub befindet, also Meeresluft in der Nase, die Sonne auf dem Bauch und vielleicht ein Glas Wein in der Hand, ob dann in der anderen Hand noch die Zeitung ist, eine deutschsprachige womöglich, das ist in Frage gestellt, ja. Herr Röper, wir gehen denn mal angeln und dann gucken wir uns das alles auf dem Mobile an. Ja. Bevor Sie gemeinsam angeln gehen, setze ich noch abschließend hinzu, was Gustav Seid vor einer Woche in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, diese Gesellschaft sei viel zu komplex, viel zu angewiesen angewiesen auf Analyse und Kritik, um auf eine reichhaltige Presse, eine Zeitung, in welcher Form auch immer, verzichten zu können. Wenn die Zeitung stirbt, ersetzt das Internet die Druckerpresse. Das war das Thema im SWR2-Forum. Für die Diskussion danke ich Horst Röper, Medienforscher und Leiter des Formatinstituts in Dortmund, Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalistenverbands in Berlin und Dr. Ulrich Hackmack, dem Vorstandsvorsitzenden der Bremer Tageszeitung AG. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Wilm Höfer.